Das waren die Woods mit ihrem Track Moving to the Left. Die Band aus New York hat gerade eben mit With Light and With Love ihr inzwischen schon 7. Album veröffentlicht. Ziemlich viel, wenn man bedenkt, dass die Band erst 2006 das erste Mal von sich hat hören lassen, also in kürzester Zeit viele, viele Alben veröffentlicht, alle auch richtig gut, muss ich sagen. Und das hat man ja dann doch relativ selten, so hohe, gleichbleibende Qualität. Ihr hört den Sunday Service, ich habe noch Musik für euch von Owen Pallett, Jan Tiersen, Hercules and Love Affair und The Faints sind dabei und natürlich auch noch das neue Album Cool Planet von Guided by Voices. Aber erstmal geht's hier weiter mit den Pink Mountain Tops und ihrem Album Get Back, hören wir den Song. New Teenage Mutilation. Pink Mountain Tops hier mit einer Prise, ja, fast schon 70er Rock'n'Roll. Get Back heißt das neueste Album von der Band aus Kanada und der Teenage Mutilation, New Teenage Mutilation, ihr gerade eben gehörter Track. Bombay Monkey sind ein Duo aus England, die auch schon seit gut 10 Jahren zusammen Musik machen und die in ihrer Musik ganz Instrumentales sozusagen zusammenwürfeln mit Cut-Ups und Samples und manchmal inzwischen auch Vocals dabei haben und auf ihrem neuesten Album Dark Flow auch so ein bisschen den Dub für sich entdeckt haben. Hier kommt der Istanbul Dub 2. We'll be right back. Istanbul, not Constantinople. Been a long time gone. Oh, Constantinople, still a Turkish delight on a moonlit night. Istanbul, once Constantinople, now it's Istanbul, not Constantinople. Been a long time gone. Oh, Constantinople, still a Turkish delight on a moonlit night. Spinnerte Musik, wenn ihr mich fragt. Bombay Monkey hier mit ihrem Track Istanbul Dub Part 2 oder einfach nur 2 betitelt. Und neben so ein paar Dub-Sounds gab es auf jeden Fall auch viel Easy-Listening-Quatsch zu hören bei dem Track gerade eben. Das Ganze vom Album Dark Flow von Bombay Monkey, wo wir gerade so schon eingegroovt sind, ist der nächste Sound genau der richtige. Disco aus New York mit Hercules and Love Affair. Give us a twirl. Hercules and Love Affair mit dem Track My Offense. Neuestes Album des Projekts aus New York heißt The Feast of the Broken Heart. Kopf des Ganzen ist ja Andy Butler, so ein bisschen der Mastermind des Disco, des neueren Disco-Sounds aus New York. Drei Alben sind inzwischen veröffentlicht worden, also hier das dritte, das neueste, und er schafft es immer wieder, namhafte Musikerinnen und Musiker und Sängerinnen und Sänger zusammenzubringen bei seiner rollenden Disco, und auch dieses Mal hat er es geschafft. Als Gastsängerin sind dabei zum Beispiel Rouge Mary oder Crystal Warren, und als Sänger dann auch bei einigen Tracks der große John Grant, auch hier zu hören mit I Try to Talk to You. What you deserve. Tell me everything and make me see. You know that I would give you anything. I'd take away your pain, yeah, I'd take away the sting. Ihr hört den Sunday Service und das gerade eben waren The Faint, eine Band aus Omaha, Nebraska, die schon richtig lange unterwegs sind, auch schon gut 20 Jahre und die vor, ja, schon einigen Jährchen auch mal so ein bisschen in der Welle des Post-Punk-Revivals hochgespült wurden, als Bands wie Radio 4 und andere so einen leicht härteren Sound anschlugen, so Dance-Punk-mäßig. Auch The Faint waren da mit von der Partie, mal zumindest bei einem Album. Sie haben schon relativ viel gemacht, klingen auch manchmal so ein bisschen nach New Wave, manchmal auch so ein bisschen nach Goth-Sounds. Das neueste Album heißt Doom Abuse und das klingt eigentlich wie alles, was man von The Faint bisher vorher kannte. Viele gute Songs auf jeden Fall mit dabei. Hier ein weiterer von ihnen mit dem Titel Loss of Head. Thank you. Loss of Head, das war nochmal ein Track von The Faint vom neuesten Album Doom Abuse. Schon so ein bisschen retro der Sound, aber auch die nächste Band klingt retro-mäßig. Und zwar Gianna Factory, ein Trio aus Dänemark, die mit Lemon Moon, ich glaube sogar ihr Debütalbum veröffentlichen, produziert übrigens von Anders Trentemøller. Klingt aber überhaupt nicht nach Elektronik oder irgendwie so elektronischem Songwriting, sondern schon so ein bisschen retro-80er-lastig. Viele Keyboards habe ich da so im Kopf beim Durchhören. Wir hören mal rein, Gianna Factory hier mit ihrem Track Don't Fall in Love. Ripping your shelter apart, lifting a stone from your heart, talking about a new life as you're waving goodbye. But I have to do what I have to do, 'cause I have to do what I have to do. Your love is in jail, whispering for prayers and escape to fertile eyes. Quick hills for my eyes, there's a pusher in the wilderness. Fresh sheets cover our swine, a table set at fool's tomb. Ihr hört den Sunday Service und das gerade eben war ein absolutes Novum. Nicht die Band, nicht natürlich gerade bei Voices, die man hier natürlich unverkennbar raushören konnte, sondern ich habe die Platte gerade eben kurz vor der Sendung erst gekauft, bin noch auf dem Weg ins Studio, auf dem Fahrrad kurz angehalten bei meinem Plattenladen um die Ecke, weil ich wusste, inzwischen ist sie da, sie ist schon letzte Woche rausgekommen, aber war bisher auf Vinyl noch nicht lieferbar und wie gesagt, gibt's die Platte, gleich mitgenommen und gleich hier aufgelegt, ohne sie eigentlich vorher so richtig gehört zu haben und ich küre sie auch gleich zum Album der Woche. Warum nicht? Inzwischen, also irgendwie gibt es diese Woche nichts richtig Gutes an neuer Musik, zumindest nichts, was mich 100% überzeugen kann. Und eine Platte von Gotta Bad Voice ist immer gut für diese Auszeichnung Album der Woche. Eben war der Track Table at Fool's Tooth zu hören aus der Feder von Robert Pollard. Wie die meisten Songs werden die von Gotta Bad Voice bei ihm geschrieben oder von ihm geschrieben. Und der nächste aber hier, der kommt aus der Feder von Tobin Sprout, All American Boy, Guided by Voices. I ran happy through the broken hearts, stealing my way through my skin. All American Boy. Das waren Gadeba Voices und hier an den Vocals gerade eben. Natürlich nicht Robert Pollard, sondern Tobin Sprout wieder mit dabei. Gadeba Voices wurden ja gegründet in Dayton, Ohio. 83 wurden dann bekannt im Rahmen dieser ganzen Lo-Fi, des Lo-Fi-Hypes mit Bands wie Sabado und Pavement und diversen anderen. Auch Gadeba Voices sind da so ein bisschen mitgesurft auf der Welle, ganz unfreiwillig, weil die haben das nicht als Trend gemacht, die Musik, sondern schon natürlich seitdem es sie gibt, weil sie einfach nicht mehr Geld hatten, um ihre Platten aufzunehmen. Und sind auch bekannter geworden. Robert Pollard hat dann mal kurzerhand irgendwann seine ganze Band ausgewechselt mit jüngeren, neueren Leuten. Und da war man schon ein bisschen vom Kopf gestoßen. Nicht nur als Musiker, wahrscheinlich sehr stark auch als Fan. Gab es schon so einen kleinen Umbruch, einen kommerzielleren Sound, mehr zu ja, druckvolleren Gitarren und auch dann Platten bei Major-Labels. Irgendwann war es dann auch vorbei. 2004, also nach gut 20 Jahren, war es erstmal Geschichte. Und dann ein paar Jahre später, 2000, wurde die Band wieder reformiert, wirklich in Originalbesetzung. Das war erstaunlich damals, dass wirklich die alten Buddies mit dabei waren, obwohl die damals wirklich auch rausgeschmissen wurden. Und ja, seitdem ist die Band wieder aktiv, hat jetzt gerade eben mit Cool Planet die sechste Platte veröffentlicht in der oder nach der Neureformation von Gadeba Voices. Und man muss aber auch sagen, es gab eine Umbesetzung und zwar Kevin Fennell, der Schlagzeuger, wurde rausgeworfen, weil er versucht hat, das Originalschlagzeug der Band bei eBay zu verkaufen für horrende viel Geld. Robert Pollard, der Kopf der Band, war not amused, wie man so schön sagt. Und es hat keiner das Schlagzeug gekauft. Ich habe mal geguckt, es gab null Gebote dafür, einfach weil es auch zu teuer war. Und ja, mein Gott, auch wenn da vielleicht gerade bei Voices draufsteht, ist es ja trotzdem nichts, was man unbedingt haben muss, vielleicht für, weiß ich nicht, $30,000 oder sowas. Auf jeden Fall ist jetzt Kevin March am Schlagzeug dabei. Auch der war schon mal bei einer der vorherigen Besetzungen mit Schlagzeuger bei GBV. Und neue Platte, ich habe sie noch nicht gehört, muss ich wie gesagt zugeben, weil gerade eben erst erstanden beim Plattenladen um die Ecke, aber die kann nicht schlecht sein. Auf jeden Fall die Songs gerade eben schon mal ganz nett und ich glaube der nächste, wieder einer von Robert Pollard, eine ruhige Nummer, die ich sowieso dann immer einen Tick besser finde, ist ein richtiger Hammer. Hier kommt You Get Every Game von Gadeba Voices. Ask the rising sun. I'll take a curtain and in a cap ripples upon the shelf. Truly cloudy. And guess again, an unusual illusion, a package where you get every game. You Get Every Game. Das waren Gadeba Voices. Der Song vom Album Cool Planet. Die zweite Platte, ja, die Gadeba Voices schon dieses Jahr veröffentlichen, war eigentlich erst für den Sommer geplant, aber wahrscheinlich war der dann doch eher fertig, weil Lo-Fi geht halt noch fixer als fette Studioproduktion. Und ja, wie gesagt, hier Album der Woche beim Sunday Service. Cool Planet von Gadeba Voices. Wir machen weiter hier mit Owen Pallett. Thank you. away, the car inverted. What are you but a drum and a tube and a wire? Black heart, a fire in the dark. A fire in the dark. Das war Owen Pallett, eigentlich gar nicht zu überhören. Die ganzen Streichern, auch sein Gesang schon ziemlich charakteristisch. Owen Pallett hat mit In Conflict gerade eben eine neue Platte veröffentlicht. Und da, so hieß auch gerade der gerade eben gehörte Song von ihm. Owen Pallett kommt aus Kanada, aus Ontario und hat früher mal als Final Fantasy Musik gemacht. Nach, ich glaube, zwei Alben wurden dann Final Fantasy eingestampft und Owen Pallett als Solokünstler war geboren. Vorher war es eigentlich auch fast schon so ein Soloprojekt. Klar, immer hier und da Begleitmusiker, die gibt es auch bei seinem Soloplatten jetzt, aber da hat sich nicht viel verändert, außer der Name natürlich. Musikalisch ist es auch ziemlich gleich geblieben. Die Musik irgendwie zwischen Indie, zwischen Barock und Pop und auch manchmal ein bisschen Experimentelles dabei. Sein letztes Album Heartland erschien vor auch schon 4 Jahren, war eine ganz, ganz, ganz, ganz tolle Platte und ich hätte gedacht, er kann mit dem neuesten Album dort anknüpfen an die großartigen Songs, die großartigen Arrangements, die großartigen Stimmungen. Das klappt leider nicht ganz. Einige Tracks sind wirklich sehr nett, aber auf der neuen Platte gibt es auch viel Leerlauf, wie ich finde. Leider, leider. Ich mag Owen Pallett wirklich sehr gerne und hätte ihm gewünscht, dass er eine tolle neue Platte hier hinlegt, aber sie ist gut, aber nicht wirklich herausragend. Trotzdem noch ein Track von ihm, On a Path. Hier kommt Owen Pallett. Dig, dig for silver in the name of keeping the order. Silver is nothing more than the displacement of water. It's a trick of the light on the face of your daughter and or your son. The rising tide of intellect, your room a holy mess. A copy of the dispossessed, your room a holy mess. You say you'll never go home, but the truth is you never left it. At the top of the canyon, we look down at what can be created. Das war ein Track von Owen Pellet von seinem neuesten Album In Conflict. Das war der Sunday Service für heute. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören. Der Rauschmeister heute kommt von Jan Thiersen. Den kennt ihr alle natürlich als Komponist der Filmmusik zum Streifen Die wunderbare Welt der Amelie. Sein neuestes Album heißt Infinity. Und das hat er, glaube ich, aufgenommen mit auch diversen Gastsängern von den Faröern aus Island und auch mit einem Herrn aus Glasgow. Da gibt es mal nächstes Mal was zu hören. Ich stelle euch einen Track vor, wo eine Isländerin mitsingt beim Track Stein. Hier kommt Jan Thiersen. Bis zum nächsten Mal. Luft i klettinu var hús. Í horni hússins var arinn. Í arninum var aska. Við öskuna var brenni. Við brennið var bekkur. Fyrir framan bekkin var borð. Við brúnu borðsins var stóll. Á stólnum hékk jakki. Í jakkanum var vasi. Í vasanum var steinn. Pétur tók steinin, fór með hann út og sett hann við rætur klettsins. Table, there was a chair. Upon the chair, there hung a coat. In the coat, there was a pocket. In that pocket, there was a stone. Peter grasped the stone, took it outside, and placed it at the base of the rock.